So, heute gibt es eine geführte Meditation, die zum Thema gehört, die sozusagen die Einleitung zum heutigen Vortrag ist. Und ich will auch nicht allzu viel labern bei dieser geführten Meditation, denke aber doch, dass ich mir dadurch sehr viele Worte hinterher beim Vortrag ersparen kann. Wir fangen an, indem wir eine geeignete körperliche Haltung einnehmen, eine sogenannte Thronhaltung, Palanka, der Palanka-Sitz, der Thronsitz, bequem, aber doch stabil, den Körper aufrecht. Normalerweise es ist egal, ob wir die Hände zusammengelegt halten oder auf den Knien auseinander, aber ich habe einige kleine Übungen vor und da machen wir heute mal die Hände so, dass sie sich gegenseitig berühren. Nach dem Einnehmen einer geeigneten körperlichen Haltung nehmen wir noch eine geeignete innere Haltung ein. Nämlich eine freudige, helle Einstellung, die es uns erleichtert, den Geist zu sammeln und in den Augenblick zu bringen. Zum Beispiel, indem wir kurz erwägen, in welch glücklicher Lage wir sind, dass wir an einem so friedvollen, ruhigen Ort mit so vielen Gleichgesinnten zusammenkommen können und die Gelegenheit haben, in Frieden die Lehre des Buddha zu praktizieren. Und wir bringen unser Herz, unseren Geist in das Hier und Jetzt. Wir lassen die Vergangenheit los, die Zukunft und verankern uns in der Gegenwart. Ein wunderbarer Anker für unseren Geist in der Gegenwart ist unser Körper. Denn unser Körper ist immer im Hier und Jetzt. Und wir können uns jetzt hinzugesellen. Wir erfüllen mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Achtsamkeit den gesamten Körper. Durchdringen ihn. Kommen darin zur Ruhe. Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf einen Körperteil, nämlich unser Gesäß. Unser Gesäß ist nicht nur die Fläche, auf der wir sitzen, es ist auch ein Tastsinn, ein Tastorgan. Und wir versuchen jetzt mal, die Sitzunterlage, auf der wir sitzen, das Kissen, das Bänkchen, den Stuhl, zu erleben. Wir richten unsere Aufmerksamkeit darauf, mit unserem Gesäß unsere Sitzunterlage zu ertasten. Wir widmen dieser Erfahrung, diesem Erlebnis eine Aufmerksamkeit, die sie normalerweise nie bekommt. Wie fühlt sich das an? Zonen unterschiedlicher Festigkeit und Härte. Zonen unterschiedlicher Wärmeempfindung. Empfindungen mit harten, klar definierten Umrissen oder mit etwas diffusen, weichen Umrissen. Wir versuchen uns ganz auf dieses Tasterlebnis, Berührungserlebnis zu konzentrieren, keine Bilder dazu zu erschaffen, sondern nur hineinzuspüren, wie fühlt sich das an, mit dem Gesäß die Sitzunterlage zu ertasten. Und jetzt drehen wir die Aufmerksamkeit um und versuchen zu erfahren, zu erleben, wie sich unser Gesäß anfühlt. Wie fühlt sich unser Tastorgan an? Wie erlebe ich mein Tastorgan? Zonen unterschiedlicher Härte und Festigkeit, Zonen unterschiedlicher Wärme, klar und fest umrissene Empfindungen mit einem diffusen, nicht so klaren Rand. Und wir widmen unserem Tastorgan, dem Gesäß, eine Aufmerksamkeit, die es normalerweise nicht bekommt, mit Interesse, was es da zu entdecken gibt. Vielleicht fällt uns auf, dass wir die ganze Zeit über ein und dieselbe Empfindung beobachten. Da ist das Erleben von Kontakt zwischen dem Tastorgan und der Unterlage. Es ist ein und dasselbe Erlebnis. Und doch ist da ein Unterschied. Wir können nochmal zurückschalten zur Unterlage. Wieder zum Tastorgan. Vielleicht fällt uns auf, der Unterschied liegt in der Richtung unserer Beobachtung. Einmal geht es von innen nach außen. Und einmal von außen nach innen. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Wir konzentrieren uns, bringen unsere Aufmerksamkeit in die Empfindung in unserer Zunge. Wir sind ganz Zunge. Wir sind in der Zunge. Ein etwas subtileres Tastorgan als unser Gesäß. Diese Zunge befindet sich in einer Höhle. Wir können mit der Zunge die Höhlendecke abtasten. Wir müssen die Zunge dazu nicht bewegen. Wir können die Zunge ganz ruhig liegen lassen und diese Höhlendecke abtasten, die sich über der Zunge befindet. Nach vorne hin etwas härter, nach oben etwas weicher. Und jetzt gehen wir mit der Aufmerksamkeit in den Mund. Der obere Gaumen, der untere. Dieser Mund hat etwas im Mund. Wir haben etwas im Mund. Ein wurmartiges Gebilde. Und wieder stellen wir fest, es ist eigentlich ein und dieselbe Empfindung, ein und dasselbe Erlebnis. Und doch ist da ein Unterschied. Der Beobachterstandpunkt. Einmal beobachten wir von der Zunge den Gaumen und einmal vom Gaumen die Zunge. Dritte Übung. Wir konzentrieren uns auf die Empfindungen unserer rechten Hand. Wir sind ganz in der rechten Hand und spüren die linke Hand. Aber wir versuchen uns auf das Erleben in der rechten Hand zu konzentrieren. Und wie schon erwartet, der Wechsel zur linken Hand. Jetzt sind wir ganz in der linken Hand. Die rechte Hand ist das Ertastete. Wir können diesen Wechsel ein paar Mal hin und her vollziehen und stellen dabei vielleicht fest, dass diese Aufteilung, diese Auftrennung, dieser Seitenwechsel umso dramatischer sich anfühlt, je mehr es uns gelingt, uns auf eine Seite zu konzentrieren. Je mehr Kraft, je mehr Sammlung, je mehr Fokus unsere Aufmerksamkeit besitzt, desto mehr wird die äußere Hand zu einem Stück Fleisch. Obwohl auch hier nur ein Gesamterleben von Kontakt zweier Hände tatsächlich anwesend ist. Bei der vierten Übung füllen wir wieder mit der Achtsamkeit den ganzen Körper aus und können dann im eigenen Rhythmus mal ausprobieren, ob es uns gelingt, mit den Daten dieses Berührungsempfindens, das wir im Körper haben, einmal das Tastorgan Körper zu beobachten oder ob es uns auch gelingt, diesen äußeren Standpunkt einzunehmen, das beobachtete Tastobjekt. Dieser Körper ist beides: Tastorgan, das Tastsubjekt, oder ertastetes Tastobjekt, Berührungsobjekt. Je nachdem, ob wir den Körper von innen oder von außen betrachten. Bei der fünften Übung besinnen wir uns auf die bereits gegenwärtige Sterblichkeit dieses Körpers. Und jetzt können wir auch eine Vorstellung in die Gegenwart bringen. Wir stellen uns vor, dass dieser Körper bereits eine Leiche ist und an den Rändern so ein wenig das Vergammeln anfängt. Wir sind ganz im Körper und am Rand fängt es an, sich aufzulösen. Ich löse mich an meinen Rändern auf. So, bevor wir uns ganz aufgelöst haben, versuchen wir, ob wir auch bei dieser Übung den Blickpunkt umdrehen können. Mit den gleichen Daten des Körpers, der hier und jetzt da ist, mit seiner bereits hier und jetzt vorhandenen Sterblichkeit. Mein Körper löst sich auf. Der sechsten Übung wenden wir genau dieses Prinzip von innen und außen, vom Wenden der Beobachtungsrichtung. Wir wenden dieses Prinzip auf den Atem an. Den Atem von innen beobachten, den Atem von außen beobachten. Der Wechsel zwischen ich atme und es atmet mich. Oder für politisch korrekte Meditierende, der Körper atmet oder es atmet den Körper. falls jetzt nach einer guten halben Stunde anfängt, sich irgendwo Schmerz im Körper zu manifestieren durch das lange Stillsitzen, dann haben wir die Gelegenheit zur siebten Übung. Wir können mal schauen, ob sich dieses Prinzip auch auf das Fühlen von Schmerz anwenden lässt. Der Wechsel zwischen der fühlenden Eigenschaft unseres Herzens, genannt das Gefühl, und dem Gefühlten, genannt das Gefühl. Gefühl innen und außen. Die letzten gut 10 Minuten dieser Meditation können wir anwenden, indem wir uns der Methode widmen, die uns am deutlichsten erschienen ist oder die uns am meisten Spaß gemacht hat. Oder nochmal alle durchprobieren: Gesäß und Kissen, Zunge und Mundhöhle, die Hände, der Körper, der verfaulende Körper, der Atem, Gefühl. Zum Schluss widmen wir uns nochmal der dritten Übung mit den Händen. Geben abwechselnd das Gewicht des Innenseins der rechten Hand, dann der linken Hand. Wieder der rechten Hand. Wir können den Wechsel etwas beschleunigen und schließlich ausprobieren, ob es uns gelingt, in beiden Händen gleich viel innen und gleich viel außen zu platzieren. Wenn wir merken, dass uns das Außen, das von außen entgleitet, können wir da wechselseitig vorgehen und das Innen auf eine Hand konzentrieren. Den Fokus auf die Hände im Hier und Jetzt machen wir wieder weiter auf und spüren den ganzen Körper im Hier und Jetzt. Und wir konservieren und besiegeln das Gute, was wir getan haben mit dieser Übung, indem wir es weggeben und uns wünschen, dass die heilsamen Früchte davon nicht nur uns selbst zugutekommen, sondern allen, mit denen wir Kontakt haben. Möge dieser Meditation und alles, was wir heute getan haben, um Herz und Geist zu läutern, zum Wohle sein für alle Wesen. Und machen wir 10 Minuten Pause. Uka samme bandetero de tu dama katan katito und dann oben sollte ich über mir auch ein bisschen über dama zu sprechen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Ekayāno ayaṃ makko. Tja, in einigen von euch wird schon der Verdacht aufgekeimt sein, dass es heute um Satipatthana geht. Passt zum Thema des Jahres, kann man schon fast sagen. Ajahn Chattamala hat schon 5, 6 Vorträge zum Thema Satipatthana Sutta gegeben. Und es ist ein so wichtiges Thema, dass ich mich da anschließen wollte und habe festgestellt, es ist erst mein zweiter Vortrag über Achtsamkeit, den ich hier gehalten habe. Der erste ging über Anapanasati Sutta, das ist schon 5 Jahre her. Vielleicht kurz zusammengefasst, meinen zweitlängsten Vortrag, den ich hier gehalten habe, mit einem Satz in der Dhamma-Praxis und speziell auch in der Ausübung von Achtsamkeit geht es darum, ein bestimmtes Prinzip einzuhalten, nämlich betrachten, genauer hinschauen, Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge erkennen und völlig verstehen durch das Überschreiten. Also diese vier Sachen sind in der gesamten Dhamma-Praxis vorzufinden. Schauen, was da ist, subtilere Beobachtung, Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten erkennen und wir verstehen eine Sache erst dann, wenn wir darüber hinausgehen. Das kurz zusammengefasst, Anapanasati-Sutta-Vortrag und ja, Satipatthana, der heutige Vortrag, wird nichts anderes bringen. Also das kann man immer, wenn man sich mit Dhamma beschäftigt, im Hinterkopf behalten. Das Eingangszitat ist der Anfang eines Satzes aus der Lehre über Satipatthana. Dies ist der direkte Weg. Man geht auch noch ewig weiter zur Läuterung der Wesen, zum Überwinden von was weiß ich und bis hin zu Nirvana. Ich kann ihn nicht auswendig. Ich habe mir gedacht, ich lerne ihn auch nicht auswendig, weil Lungpo Jia, der fast, also die, mehr als die Hälfte seiner Vorträge, die ich von ihm gehört habe, fing mit diesem Ekayano Ayang Mako Ti an. Und habe mir gedacht, naja, Lungpo Jia war jetzt nicht ein Intellektueller, aber war immerhin ein Arahant. Und wenn ihm das gereicht hat, dann soll das mir auch reichen. Und vor 3 Stunden, als ich achtsam im Gras auf und ab ging, barfuß bei diesem wunderbaren Wetter, kam mir plötzlich eine Erkenntnis. Und zwar wurde ja früher in den alten Übersetzungen immer übersetzt, dies ist der einzige Weg zur Läuterung der Wesen. Und das ist also sprachlich gesehen falsch. Das heißt, der direkte Weg und auch inhaltlich. Und Ajahn Chattamala hat ja auch schon drüber gesprochen in seinen Vorträgen. Ich habe nur den ersten hier live erlebt. Die anderen habe ich mir alle die Aufnahmen angehört und dachte mir aber, der einzige Weg ist auch nicht verkehrt. Und warum? Weil der einzige Weg zu Nirvana ist der achtfache Pfad und darin enthalten ist richtige Achtsamkeit und richtige Achtsamkeit wird definiert als Satipatthana. Das heißt, in dem Moment, wo wir Satipatthana wirklich praktizieren und nicht nur einfach Achtsamkeit, in dem Moment praktizieren wir automatisch den achtfachen Pfad mit. Denn wenn wir richtige Achtsamkeit praktizieren, wird dieser Pfadfaktor geführt von richtiger Anschauung und kulminiert in richtiger Sammlung. Und all die anderen Sachen sind auch mit dabei. Also von daher ist es nicht so betrachtet, nicht verkehrt zu sagen, Satipatthana ist der einzige Pfad, weil Satipatthana nur im Zusammenhang mit dem achtfachen Pfad denkbar ist. Das ist auch gleich eine Gegenthese gegen das Verständnis in manchen Meditationstraditionen, die das also trennen. Wir machen hier Achtsamkeitsmeditation und hier machen wir Konzentrationsmeditation und das als zwei unterschiedliche, gegensätzliche Dinge verstehen. Also das, so etwas kann ich in meiner eigenen Praxis und vor allem auch in den Lehrreden nicht wiederfinden. Aber dass die alle zusammengehören, dass die ein organisches Ganzes sind, das kann ich also durchaus wiederfinden und möchte ich hiermit auch unterstreichen. Achtsamkeit ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Faktoren. Ich möchte heute ein paar Pali-Begriffe untersuchen. Das kann ich euch leider heute nicht ersparen, ganz einfach aus dem Grund, weil alle Übersetzungen natürlich auf dem Hintergrund des Übersetzers beruhen. Beziehungsweise, wenn wir Übersetzungen lesen, haben wir immer ein ganzes Paket von Vorstellungen dabei, was denn das jetzt eigentlich bedeuten soll. Ja, das Wort Sati zum Beispiel, was ich mit Achtsamkeit übersetze, und das ist ja auch durchaus eine gute Übersetzung, bedeutet eigentlich wörtlich erinnern. Jetzt erinnern nicht in dem Sinne, dass wir Vergangenem nachlaufen oder Künftigem entgegenschauen, sondern schon erinnern in der Gegenwart. Wir können durchaus vergangene Dinge in die Gegenwart bringen. Das Wort Anusati zum Beispiel, entlang oder hinterher in die Gegenwart bringen. Wenn wir uns auf die Qualitäten von Buddha Dhamma Sangha besinnen, so wie wir es vorhin beim Chanting gemacht haben, dann ist das auch eine Form der Achtsamkeit. Oder wenn wir uns auf das nicht nur potenziell mögliche, sondern sicher eintretende Ereignis unseres Todes besinnen, was also jetzt noch zukünftig ist, wir leben ja noch alle, Aber, wie es also in dieser geführten Meditation ja auch schon zum Ausdruck kam, diese Sterblichkeit ist bereits jetzt da. Wenn wir also das betrachten, dann ist das auch eine Form von Achtsamkeit. Erinnern ist ja auch ein schönes deutsches Wort. Wir bringen etwas nach innen, wir verinnerlichen uns etwas. Und was? Ja, das, was gegenwärtig anwesend ist. Oder wir bringen den Geist zurück in die Gegenwart, Geistesgegenwart. Wir vergegenwärtigen uns etwas. Das ist also mit Achtsamkeit gemeint. Dieses Wort Sati taucht in den Suttas in den meisten Fällen zusammengesetzt mit dem Wort Sampajanya auf. Sati Sampajanya wird meistens mit Wissensklarheit übersetzt. Ich verwende das Wort auch, ist auch okay. Sampajanya ist zu wissen, was ist denn überhaupt jetzt gerade los, was ist in der Gegenwart. Das ist die Frage, zum Beispiel, was erlebe ich gerade, was tue ich gerade? Sich diese Frage zu stellen, das ist mit Wissensklarheit Sampajanya gemeint. Und wir stellen fest, dass wir nicht nach einer Antwort suchen müssen, denn wenn wir Achtsamkeit haben, wissen wir die Antwort bereits. Aber diese Frage praktisch fortlaufend am Leben zu halten, das ist Wissensklarheit. Wörtlich Sam, zusammen, Pa heißt vorwärts, Janya heißt Wissen, also Zusammenhänge und Richtung erkennen, das ist Sati Sampajanya, also ja, zu wissen, womit das verknüpft ist, in welche Richtung es geht. Jetzt Sati ist etwas sehr Neutrales, möchte ich mal sagen, Achtsamkeit. Das, was da ist, ist halt da. Aber die Zusammenhänge kennen, Wissensklarheit, werdet ihr jetzt sagen, naja, das klingt jetzt schon gar nicht mehr so objektiv und so ist es auch in der Tat. Wenn ich zum Beispiel die Wissensklarheit habe, ich bin gerade dabei, was tue ich gerade? Ich drücke gerade auf einen Knopf, der eine Nagelbombe auslöst, die mir um den Bauch geschnallt ist und das wird dazu führen, dass die Leute, die um mich herumstehen, alle zur Hölle fahren und ich werde direkt ins Paradies geraten, wo 500 Jungfrauen auf mich warten. Dann ist das die Wissensklarheit von einem, der gerade dabei ist, auf so einen Knopf zu drücken. Aber natürlich unterscheidet sich das von der Wissensklarheit von jedem der hier Anwesenden. Das heißt, wir kämen gar nicht in die Situation, wo wir dann da auf so einen Knopf drücken würden, weil schon vorher sehr viele Instanzen da sind, die eben sowas verhindern. Und selbstverständlich ist das aus unserer Sicht eine falsche Einschätzung der Gegenwart von jemandem, der eben auf so einen Knopf drückt. Also es wird ganz deutlich, dass die Form von Einschätzung dessen, was gegenwärtig ist, von anderen Faktoren abhängig ist. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die thailändischen Kuba-Ajans das Wort Sati Sampajanya gar nicht so oft verwenden. Die sagen viel öfter Sati Banya, Achtsamkeit und Weisheit zusammen. Das heißt, ein weises Einschätzen dessen, was gegenwärtig ist. Eine weise Antwort auf die Frage, was tue ich gerade, was erlebe ich gerade, ist das, was für die Dhamma-Praxis benötigt wird. Also, Sati, Achtsamkeit, zusammen mit dieser Wissensklarheit. Sati kann aber auch mit Wissensklarheit alleine noch nichts anfangen, sondern muss mit anderen Faktoren balanciert sein. Also wir haben Achtsamkeit, Sati, als eine von 5 spirituellen Fähigkeiten. Wir haben Sati als eine von 7 Erwachensgliedern. Wir haben Sati als einen von 8 Pfadfaktoren. Also Sati immer im Zusammenhang mit anderen Dingen. Jeder von uns hat Achtsamkeit und auch Wissensklarheit. Wir wissen alle, was wir tun. Mehr oder weniger, auch wenn die Einschätzung eventuell falsch sein könnte. Dennoch, die manchmal zu hörende Einstellung oder Auffassung, ja, ich brauche keine Meditationspraxis, weil ich praktiziere Satipatthana. Das heißt, ich bin achtsam bei allem, was ich tue. In der Arbeit, im Haushalt, Erziehung der Kinder, abends ein Trinken gehen, alles mit Achtsamkeit. Das ist nicht mit Satipatthana gemeint. Aber es ist eine weit verbreitete Auffassung, dass eben Achtsamkeit bei allem, was wir tun, die formale Praxis ersetzen kann. Mit Sicherheit ist Achtsamkeit bei allem, was wir tun, eine wunderbare Sache und die ist auch notwendige Voraussetzung, um überhaupt Satipatthana praktizieren zu können. Aber Satipatthana ist doch schon etwas mehr gefordert, denn sonst hätte der Buddha nicht gesagt, dies ist der direkte Weg zur Erläuterung der Wesen. Satipatthana. Ashwin Ottama hat neulich gesagt, wir können nicht zu viel Sati haben. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Menge davon, überhaupt mit Satipatthana anfangen zu können. Wobei ich möchte das jetzt qualifizieren, was mit viel gemeint ist. Also es ist nicht so, dass wir noch gegenwärtiger als gegenwärtig sein können, aber was wir versuchen zu erreichen, ist eine kontinuierliche Achtsamkeit. Das heißt, wir versuchen, dieses in der Gegenwart sein und zu wissen, was in der Gegenwart los ist, so weit wie möglich über den Tag zu erstrecken. Dafür gibt es bestimmte Übungen, die wir machen können. Jetzt kommt der Werbeblock. Nächstes Jahr, Mai, 20. bis 28. Mai, in dem Retreat wird eins der großen Themen sein, wie schaffe ich es, die Achtsamkeit nicht nur formal in der Meditation zu haben, sondern über den ganzen Tag auszudehnen. Die Betätigungsfelder der Achtsamkeit, die in der Lehrrede über Satipatthana genannt werden, hat Ajahn Chattamalo in seinen Vorträgen schon ausführlich erklärt. Da möchte ich jetzt nicht so im Detail darauf eingehen. Wir haben Körperstellungen, in welcher Position befinde ich mich, was tue ich gerade, also einfache Handlungen wie sich anziehen, essen, trinken, ausscheiden, die Glieder strecken und beugen, solche Dinge werden genannt, wobei in der Formulierung in dieser Lehre, da heißt es, dass da eben besonders, dass wir da mit Wissensklarheit vorgehen. Das heißt, je komplizierter die Handlung wird, desto mehr wird dieser Faktor von, was tue ich gerade, wichtig. Wenn ich also sitze, was tue ich gerade? Naja, ich sitze halt. Aber dann dieses Wie des Sitzens und das Wie der Betrachtung, das haben wir ja vorhin auch geübt. Und da komme ich dann im Detail noch drauf. Tritt dann in den Vordergrund. Aber wir haben auch eben einfache Handlungen wie Fegen zum Beispiel, die wir benutzen können, um Sati Sampajanya und Satipatthana zu praktizieren. Am Computer zu sitzen kam damals noch nicht vor, aber Briefe schreiben, das gab es schon. Auch wenn immer behauptet wird, Pali hat keine Schrift gehabt damals, aber offensichtlich haben die schon Briefe geschrieben. Seltsamerweise. Aber das wird nicht erwähnt. Ein anderer bemerkenswerter Punkt, der mir aufgefallen ist beim Lesen von Lehrreden, ist, dass der Buddha mit einigen Laien-Praktizierenden über Satipatthana gesprochen hat. Und das waren zum Beispiel Elefantentrainer, Pferdebändiger, Zimmerleute. Also Menschen, die in ihrer Arbeit bereits sehr viel Achtsamkeit anwenden müssen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Achtsamkeit schon wussten, worum es da überhaupt geht. Und gerade mit solchen Leuten, die haben dann gesagt, ehrwürdiger Herr, auch wir Laien, wir praktizieren manchmal Satipatthana am Uposatha-Tag, wenn wir gebadet haben und saubere Sachen angezogen haben und ins Kloster gehen und die 8 Ethikregeln auf uns genommen haben, praktizieren wir Satipatthana. Was also schon auch wieder ein Hinweis darauf ist, dass das nicht so mal eben etwas nebenbei achtsam, schön achtsam sein ist, sondern dass das tatsächlich eine anspruchsvolle Übung ist. Und dass das extra erwähnt wird, deutet auch darauf hin, dass von Laien, also Nichtmönchen, gerade zu der damaligen Zeit, es offensichtlich nicht als selbstverständlich erachtet wurde, dass die Satipatthana praktizieren. Das heißt, die haben dann extra darauf hingewiesen, auch wir praktizieren das und der Buddha hat es dann gelobt. Ja, also wenn es mehr ist als einfach nur achtsam sein, was ist es dann? Was zu denken gibt, ist, dass wir komplizierte Tätigkeiten vermeiden sollten. Das ziehe ich so aus den Lehrreden raus und ist natürlich auch meine eigene Beobachtung. Also es gibt nichts Schlimmeres, als am Computer zu sitzen. Diese Form von Arbeit saugt alles, was ich an Reserven habe, an Sati und Sampajanya, an Achtsamkeit und Wissensklarheit völlig auf. Das heißt, da bleibt nichts übrig. Wir haben Geschichten aus dem Zen, wo Leute Satori erlangt haben beim Fegen. Fegen ist eine einfache Tätigkeit, da brauche ich nicht so viel Achtsamkeit, um das auszuführen, um das korrekt auszuführen, dann habe ich noch etwas in Reserve. Ja, da müsste ja jetzt jeder Straßenkehrer irgendwie sehr gute Chancen zur Praxis haben. Hat er auch im Prinzip. Aber was machen wir normalerweise, wenn unsere Tätigkeit nicht unsere ganze Achtsamkeit und Wissensklarheit aufsaugt? Tja, da geht der Geist spazieren, denkt über alles Mögliche nach, läuft Vergangenem nach und schaut Künftigem entgegen, statt beim Vorgang des Kehrens zu sein. Und über das, was wir gerade machen, langweilen wir uns. Versuchen, das so schnell wie möglich rumzukriegen, statt es zu genießen, nichts anderes zu tun zu haben, als zu fegen oder Fenster zu putzen. Es gibt mindestens zwei Mönche in dieser Gemeinschaft, die sehr gerne Fenster putzen. Wo dann die Mütter sagen, kommst zu mir auch mal. Gut, also die Praxis von Achtsamkeit und diese zu schulen ist natürlich nützlich, um in unserem Alltag besser zurechtzukommen und weniger Fehler zu machen. Ganz klar. Aber wir brauchen ein gewisses Maß an Achtsamkeit neben dem Ausführen der Handlung, was also übrig bleibt, um es in dieser jeweiligen Situation anwenden zu können, um Satipatthana draus zu machen. Okay, wie wird aus normaler Achtsamkeit Satipatthana? In der Lehrrede, ich will jetzt auch das von Ajahn Chattamolo, der hat das sehr ausführlich erklärt, nicht wiederholen. Einmal der Rückzug, wie es also der Elefantentreiber auch schon gesagt hat, ich kann das nicht zu Hause machen, brauche ein bestimmtes Umfeld. Natürlich haben wir zu Hause auch die Möglichkeit, uns eine Meditationsecke zu schaffen oder mal von dieser allgemeinen Hektik und Betriebsamkeit zurückzuziehen. Aber es ist ein praxisförderliches Umfeld erforderlich, also auf einen Strohhaufen, in eine leere Hütte, in den Wald, in eine Höhle zurückziehen, heißt es in der Lehrrede. Und es ist etwas, wo wir eifrig sein müssen, wo wir Energieeinsatz bringen müssen. Das ist nicht etwas, was man so nebenbei macht. Das sind so Voraussetzungen, die in allen drei Lehrreden über Achtsamkeit, den drei Großen, genannt werden. Also Satipatthana Sutta, die Grundlagen der Achtsamkeit, sage ich jetzt mal als provisorische Übersetzung, die ich normalerweise auch verwende. Anapanasati Sutta, die Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen, und Kaya Kata Sati, die mit dem Körper verschmolzene Achtsamkeit. Sutta. Ja, damit aus Achtsamkeit Satipatthana wird, machen wir genau das, was wir vorhin in der geführten Meditation geübt haben. Man verweilt, indem man den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, oder man verweilt, indem man den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet, oder man verweilt, indem man den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet. Man verweilt, indem man die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet, oder man verweilt, indem man die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet, oder man verweilt, indem man die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet, oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts in der Welt an. Auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Das ist meine eigene Übersetzung, von daher darf ich die jetzt kritisch betrachten. Und auch die Anmerkung dazu über innerlich und äußerlich, das war damals einfach eine Ahnung, die ich hatte, in welche Richtung das geht. Und eine Ahnung zu haben, ist ja immerhin besser als keine Ahnung zu haben, aber wenn man was besser oder richtig verstanden hat, dann sollte man auch in der Lage sein, es vernünftig zu erklären. Und ich gebe zu, dass diese Anmerkung in dem Buch ja nicht so besonders klar ist. Ich hoffe, dass die geführte Meditation etwas Klarheit geschafft hat, was innerlich und äußerlich bedeutet. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz auf das Wort Satipatthana eingehen. Also Thana heißt Ort, heißt an sich schon Grundlage, und die Vorsilbe Pa deutet eine Richtung an. Das heißt, Patthana ist eine Ausgangsbasis, könnte man sagen. Eine Aktionsgrundlage. Denn manchmal wird es so verstanden, dass Sati einfach nur schaut, was da ist. Also wenn ich einfach nur irgendwas, was vor mir ist in meinem Erleben, anglotze, dann ist das nicht Satipatthana, sondern da ist eine Aktivität, eine Aktion gefordert. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass bei der Meditation innerlich und äußerlich, dass das anstrengend ist, diese verschiedenen Standpunkte einzunehmen. Das, was wir normalerweise automatisch machen, ist innerlich. Diesen Beobachterstandpunkt innerhalb der Sinnesgrundlage einzunehmen und die äußere Sinnesgrundlage als da draußen zu betrachten, ist etwas, das machen wir automatisch. Da brauchen wir uns nicht weiter dazu anstrengen. Das ist auch das, was wir bei normaler Funktion unserer Achtsamkeit einnehmen, diesen inneren Standpunkt. Den äußeren Standpunkt einzunehmen, denn der Körper ist ja sowohl innere Sinnesgrundlage, das Tastorgan, als auch äußere Sinnesgrundlage, das Berührungsobjekt. Das, was wir ertasten, ist auch unser Körper. Das heißt, wir können ihn tatsächlich auf zwei verschiedene Weisen betrachten. Und das ist anstrengend. Und es erfordert Übung. Ich habe in meinem letzten Retreat 6 Stunden pro Tag 2 Wochen lang damit verbracht, meinen Hintern von innen und von außen zu betrachten. Und also, es ist faszinierend. Das kann man gar nicht beschreiben, was da passiert. Also das ist faszinierend, das zu tun. Aber es ist anstrengend. Sonst, wenn es nicht anstrengend wäre, hätte ich es 10 Stunden am Tag gemacht. Es ist auch ein Konflikt damit verbunden, mit diesem innerlich und äußerlich. Denn unser Begehren, der Wunsch, da zu sein, einen festgelegten Platz zu haben, an dem nichts zu rütteln ist, der mag das nicht, wenn so rumgespielt wird mit Beobachterstandpunkten. Und ist etwas, ja, Komisches dabei, aber es ist auch etwas Gruseliges, Erschreckendes dabei. Und das ist eben genau diese Zweideutigkeit unseres Daseins, dass wir ja nichts vorzuweisen haben. Das ist das Erschreckende, was wir denn nun sind. Das Komische ist, dass wir immer irgendwas hernehmen, was also völlig vergänglich ist, leidhaft, nicht selbst, gar nicht taugt, als Beweis für meine Existenz herzunehmen. Das ist das Komische daran. Und mir ist aufgefallen, ich habe mich erinnert, dass ich bereits als Schüler diesen Konflikt schon mal erlebt hatte, nämlich bei einem Spiel, was wir damals gespielt haben. Das ist jetzt eine Partnerübung, also man braucht jetzt einen Partner, immer 2 zusammen, und ich bitte Ajahn Chattamolo mal um seine linke Hand, so ausstrecken, genau, und wir legen jetzt unsere Hände so zusammen, macht das bitte mit eurem Nachbarn. Nein, so parallel nebeneinander. Also der links sitzt, seine linke Hand, der rechts sitzt, die rechte Hand. Nein, also so. Ja. Und jetzt nimmt der rechts sitzt, die linke Hand wie eine Zange und fährt so am Zeigefinger auf und ab. Und dann Seitenwechsel, bitteschön. Oh, das ist echt hart, ne? Das ist aber echt hart. Das war in diesem Bewusstseinsflick auch drin. Da hatten wir so ähnliche Übungen. Hart, ne? Und? Also, dieses Spiel nennt sich Leichenfinger. Also der Konflikt liegt darin, dass wir diese Trennung zwischen Innen und Außen, das habt ihr vielleicht bei der Übung mit den 2 Händen gemerkt, es erfordert sehr viel Konzentration, diese Trennung wirklich herzustellen. Also wir können theoretisch mit unserer rechten Hand die linke Hand wie eine Leichenhand fühlen. Aber nicht, das ist sehr schwierig, weil wir mit der linken Hand auch noch was fühlen. Aber genau dieselbe Erwartung haben wir, wenn wir 2 Hände nebeneinander halten. Aber der eine Finger gehört uns nicht. Der ist äußerlich. Das ist der Konflikt, der da eben sich so komisch und gruselig gleichzeitig manifestiert. Aber dieser Konflikt ist immer da, denn unser Körper ist auch unsere Welt. Der ist genauso äußerlich, wie das Sitzkissen äußerlich ist. Ich kann das Sitzkissen als Berührungsobjekt, als Objekt meines Tastorgans Hintern empfinden. Ich kann aber auch meinen eigenen Hintern als Berührungsobjekt meines Tastorgans Hintern empfinden. Das ist die äußerliche Betrachtungsweise. Ja, wozu soll das gut sein? Das ist der nächste Schritt. Die Elke hat das mal erwähnt, da war ich nicht da, aber ich habe es auf der Aufnahme gehört, dass du dieses Erleben schon mal beim Yoga hattest oder vielleicht auch öfter beim Yoga hattest. Und mir geht es eben auch so, dass als ob du den Körper von außen beim Yoga machen betrachtest und sagst, also so hast du es gesagt auf dieser Aufnahme, der Körper gehört mir gar nicht, ist gar nicht mein Körper, so von außen betrachtet. Warum ist das möglich? Einmal, weil Yoga eine Aufmerksamkeit erfordert. Man muss da ganz dabei sein. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man auch Yoga machen kann und mit dem Geist ganz woanders ist, aber dann so sollte es eigentlich nicht sein. Also man sollte wirklich ganz bei der Sache sein. Und ich selber empfinde also diese Asanas, diese Hatha-Yoga-Übungen als wunderbare Gelegenheit, Achtsamkeit zu praktizieren, genauso wie es in der Lehre der Satipatthana genannt wird. Das Beugen und Strecken der Glieder in einer genau vorgeschriebenen Form. Das heißt, ich praktiziere die immer wieder, die wird mir so vertraut, dass ich weniger Achtsamkeit brauche, um diese Form korrekt auszuführen und habe mehr übrig, um mir dabei zuzuschauen. Also das sind die zwei Bedingungen. Einmal, es ist eine einfache Tätigkeit, also im Vergleich zum am Computer sitzen. Und zweitens, die ist mir so vertraut, an dir als Yoga-Lehrerin sowieso, dass ich nicht meine ganze Energie und Achtsamkeit brauche, um das korrekt auszuführen, um mir dann von außen dabei zuschauen zu können. Genauso funktioniert eben dieses. Ich mache das deswegen, weil bei diesem Hin- und Herspringen eins klar wird. Nämlich der Beobachterstandpunkt, den ich normalerweise selbstverständlich als immer innerlich annehme, gar nicht so selbstverständlich ist. Also ich bin mein Körper. Wie kann das sein, wenn ich den von außen sehen kann? Natürlich sehe ich den nicht von außen irgendwie, dass ich da außen rumschwebe, aber es gibt Situationen, wo dieses äußerlich den Körper betrachten so stark und intensiv wird und auch manchmal spontan und unerwartet, als Frucht von früheren Handlungen oder was weiß ich, dass Menschen auf diese Art und Weise eine Art Out-of-Body-Experience haben. Also dass die das Gefühl haben, dass sie nicht mehr in ihrem Körper sind. Was die dann unter Umständen sehr erschreckt oder auch nicht, je nachdem. Aber das wäre eine Möglichkeit, solche Dinge zu erklären. Weil wir die gleichen Sinnesdaten, mit denen wir uns von innen fühlen, auch hernehmen können, um uns von außen zu fühlen, als ein äußeres Sinnesobjekt, die äußere Sinnesgrundlage. Aber was wir in Wirklichkeit erleben, ist was anderes. Nicht ich im Körper oder ich außerhalb und mein Körper, sondern was wir erleben ist, wenn innerlich das Berührungsorgan Hintern intakt ist und äußerlich mit einem Berührungsobjekt Kissen zusammentrifft, entsteht Berührungsbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Bedingt durch Kontakt ist Gefühl. Und was man fühlt, das nimmt man wahr. Das ist, was wir erleben. Dieses Zusammentreffen erleben wir. Wir können es zwar in der Analyse zerlegen, aber im Grunde erleben wir es als ein Ganzes. Aber wir haben diese beiden Aspekte, innerlich und äußerlich. Innerlich bedeutet es auf Pali Ajjatang. Ich habe im Wörterbuch nachgeschaut, das bedeutet auch persönlich, so ähnlich wie Pachatang, persönlich von jedem Weisen zu erfahren. Es bedeutet auch subjektiv. Bahita bedeutet äußerlich, fremd, anders und objektiv. Anders zum Beispiel wie in dem Wort die Andersfertigen, da kommt das Wort Bahita drin vor. Ja, warum übersetzen wir jetzt Satipatthana nicht mit ich betrachte den Körper subjektiv und objektiv. Warum machen wir das nicht? Ganz einfach, weil die Art und Weise, wie sich der Buddha ausdrückt, ist sozusagen von einem Standpunkt außerhalb dieses Ich-mir-mein-Spielchens. Denn diese Begrifflichkeit subjektiv und objektiv kann ich ja nur machen, wenn ich ein verblendeter Weltling bin. Für mich ist innerlich subjektiv und äußerlich objektiv. Das heißt, ich erlebe mich als Subjekt in meinen Sinnesorganen, ich erlebe meinen Körper als mein Objekt, als Objekt meiner Sinnesorgane. Aber der Buddha sagt, es ist halt innerlich und äußerlich. Das ist für jeden zutreffend, egal ob er Weltling ist oder jemand, der sich in der Schulung befindet oder einer, der fertig ist, innerlich und äußerlich, aber nicht mehr subjektiv und objektiv. Dasselbe gilt für, wenn ich über Paticca-Samuppada rede, dann sage ich immer, ja, da ist das Begehren, dieses empfundene Ich als diese Lücke zu füllen und dann ergreife ich etwas, um mich zu identifizieren und dann trete ich ins Dasein. Das ist halt mein Versuch, es rüberzubringen. Aber der Buddha hat es auch nicht so gesagt. Er hat gesagt, da ist Begehren, Begehren bedingt Ergreifen, Ergreifen bedingt Dasein, Dasein bedingt das Erscheinen in einer Situation, Geburt. Eine Ausdrucksweise, die neutral ist, die nicht der Verblendung unterliegt. Aber natürlich ist es verständlich, wenn ich sage, hier, da kriecht das Ich hinein oder sowas in der Art. Ein weiterer Punkt ist, im Pali gibt es mehr Fälle, grammatische Fälle als im Deutschen. Also im Deutschen haben wir Nominativ, wer, Genitiv, wessen, Dativ, wem, Akkusativ, wen. Und im Pali gibt es dann noch Lokativ, wo, fragt nach wo. Und dieser Lokativ ist hier im Körper. Also was meistens übersetzt wird, man betrachtet den Körper als einen Körper, heißt eigentlich wörtlich, man verweilt im Körper, den Körper betrachtend. Und das kann man dann entweder so trennen, man verweilt im Körper, den Körper betrachtend, oder man verweilt im Körper, den Körper betrachtend. Also wie man das aufteilt, ist es im Pali beides möglich. Dieses im Körper, der Lokativ, der wird auch benutzt als in Bezug auf Körper oder als Körper. Also es ist alles korrekt zu sagen, er verweilt, indem er den Körper als Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er Körper in Bezug auf Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er Körper im Körper betrachtet, oder er verweilt im Körper, Körper betrachtend. Aber es klingt irgendwie anders, ne? Wenn ich sage, ich verweile im Körper, Körper betrachtend. Aber es ist trotzdem alles richtig, denn es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten zu verweilen, da komme ich dann gleich nachher nochmal drauf. Wenn ich jetzt lange genug hin und her gesprungen bin, zwischen Kissen und Hintern, zwischen rechter und linker Hand, zwischen Zunge und Gaumen, und diese Selbstverständlichkeit, dass ich da halt auch irgendwo in dem Spiel bin, in diesem Erleben von Kontakt von innen und außen und Sinnesbewusstsein, dann dämmert mir langsam, dass das eine Zutat ist, die nicht so ganz damit hineingehört, in dieses Erleben. Dass da irgendwas ist, was ich zusätzlich hineintue. Und das ist dann, er verweilt im Körper Leidensursprungsdinge betrachtend, oder er verweilt im Körper Verwehensdinge betrachtend, oder Leidensursprungs- und Verwehensdinge betrachtend. Ich habe das jetzt absichtlich etwas ungewöhnlich übersetzt, aber Samudaya bedeutet der Ursprung des Leidens. Bedeutet nicht entstehen. Entstehen heißt auf Pali Upada. Chanten wir immer beim Panksukula, beim Todesfall. Anicca Vata Sankara Upada Vaya Damino. Die Dinge sind Upada Vaya, dem Entstehen und dem Verwehen oder Vergehen unterworfen. Aber Samudaya, und ich habe wirklich das Wort gesucht, mit Hilfe von meinen Indizes zum Pali-Kanon in den Pali-Ausgaben. Egal, wo Samudaya auftritt, es bedeutet immer der Ursprung des Leidens. Es bedeutet niemals entstehen oder nur entstehen, sondern wenn man es als Entstehen übersetzen könnte, dann bedeutet es immer Entstehen als Leiden. Das heißt, wenn ich Samudaya in meinem Körper betrachte, den Ursprung des Leidens, dann betrachte ich nicht einfach, dass da etwas entsteht, sondern ich betrachte die Bedingungen. Samudaya ist nicht ein zeitlicher Ablauf. Erst ist es nicht da, dann kommt's, dann besteht's, dann vergeht's, und dann ist wieder weg. Das wäre ein zeitlicher Ablauf. Aber was ich da beobachte ist, da kommt was oder da ist was und es hat eine Bedingung. Der ehrwürdige Jnanavira hat gesagt, das ist ein Parasit auf meinem Erleben. Dieses Erleben, man, da kann ich mir noch so viel einbilden, dass ich jetzt reine und objektive Achtsamkeit praktiziere, ist immer infiziert, solange ich kein Arahant bin, von, dass es irgendwie mir gehört. Dass da irgendwo der Beobachter entweder innerlich oder äußerlich oder sonst wo rumgeistert. Und das ist genau Samudaya Dhamma. Das ist das Entstehensding des Leidensursprungs. Das heißt, alles, was ich da beobachte, ist leidhaft. Und wie komme ich da drauf? Wie sehe ich das? Genau, indem ich innerlich und äußerlich so lange praktiziere, bis ich merke, hoppla, da stimmt was nicht. Das merke ich sofort. Wenn ich diese Leichenfingerübung mache, merke ich, dass da was nicht stimmt. Aber ich komme dem erst mehr auf die Spur, wenn ich also das dann formal ausgiebig praktiziert habe. Warum Leidensursprung und nicht Leidensende? Nirodha, das Wort Nirodha kommt in verschiedenen Zusammenhängen vor. Also manchmal bedeutet es das Ende von Leiden, manchmal bedeutet es auch ganz allgemein einfach aufhören. Also wenn es im Zusammenhang mit Samudaya, mit dem Leidensursprung, mit der Bedingung für Leiden, nämlich Begehren, genannt wird, bedeutet Nirodha das Aufhören. Was immer Samudaya Dhamma ist, das ist auch Nirodha Dhamma. Was dem Ursprung von Leiden unterworfen ist, ist auch dem Aufhören von Leiden unterworfen. Das ist die Erkenntnis beim Stromeintritt, die wir an einigen Stellen im Kanon so formuliert finden. Das heißt, derjenige, der bereits ein Stromeingetretener ist, kann bei jedem Ding, wo er sieht, aha, da ist dieser Parasit dabei, dieses Begehren, aber all dieses wird ein Ende haben. Und woher weiß er das? Weil er die Gewissheit hat, den Pfad betreten zu haben. Und alles, was er anschaut, in dem Moment kann er bereits das Begehren darin erkennen. Dieser Zustand, zwar zu sehen, dass dieses Erleben infiziert ist mit Begehren, aber was ich sehen kann, ist, das ist vergänglich, das hört dann irgendwann auf. Das ist Vayadhamma, das ist ein Schritt vorher. Wir haben beim letzten Vortrag über Fesseln, habe ich darüber gesprochen, die Praxis, die stattfindet vor dem Stromeintritt. Denn das haben vielleicht einige von euch, die Lehrreden lesen, als frustrierend empfunden, dass da immer unterschieden wird. Also da gibt es den Putuchana, den Weltling, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und dann gibt es den Seka, den Edlen, der also all die tollen Dinge praktizieren kann. Und was ist dazwischen? Man, alle, die wir hier sind, sind wir Dhamma-Praktizierenden. Wir sind nicht mehr auf dem Zustand von demjenigen, der überhaupt keine Ahnung hat. Und beim letzten Mal habe ich ja diese kleinen Passagen aus dem Sechserbuch Anguttara Nikaya zusammengebastelt, wo dann rauskam, also erstmal die Daseinsmerkmale, Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, Nicht-Selbst verallgemeinern, zu sehen, da gibt es keine Nische, die von dem ausgenommen ist. Dann kommt die lehrgemäße Duldung, die erstmal voraussetzt, dass wir da einen Konflikt sehen. Und den Konflikt sehen wir, wenn wir Leichenfinger spielen oder innerlich und äußerlich unseren Hintern betrachten. Und dann aber trotzdem sagen, okay, der Buddha hat trotzdem recht. Das ist die lehrgemäße Duldung. Einfach nur zu sagen, Buddhismus finde ich toll, hat noch nichts mit lehrgemäßer Duldung zu tun. Das knüpft auch da an dem Vortrag von Tanchandako vom letzten Mal, wo er gesagt hat, dass wir bereits auf dem Pfad sind, wenn wir ein ausreichendes Maß an Vertrauen haben. Das heißt, ja, Vertrauen und lehrgemäße Duldung, das sind wohl zwei miteinander verwandte Themen. Nach der lehrgemäßen Duldung kommt dann der Eintritt in die Gewissheit der Richtigkeit oder so ähnlich. hieß es, das Dhamma. Das heißt, wir sind uns sicher, das ist, so wie der Buddha gesagt hat, das ist der Weg, es kann nicht anders sein. Und das ist die unmittelbare Ursache für die Frucht des Stromeintritts, so steht es in dieser einen Lehrrede drin. Das heißt, von dem sich ziemlich sicher sein, so ist es, zu dem selbst gesehen haben, und dann gibt es überhaupt keine Frage mehr, keinen Zweifel, keine Diskussion mehr darüber. Und diese Stufe, man verweilt im Körper Leidensursprungsdinge betrachtend oder Verwehensdinge betrachtend oder Leidensursprungs- und Verwehensdinge betrachtend, ist meiner Meinung nach auch genau diese Stufe vor dem Stromeintritt. Also da, wo man praktisch schon gut unterwegs ist in die Richtung. Aber wie ich versucht habe zu erklären, es ist keine Kleinigkeit. Also wir müssen da erstmal wirklich innerlich und äußerlich ordentlich praktiziert haben. Vorhin habe ich gesagt, es gibt in den Suttas viele, die nur an Sekhas gerichtet sind, an die in höherer Schulung. Das heißt, das sind Sachen, die wir gar nicht können, wenn wir Dhamma noch nicht gesehen haben. Wie verhält es sich denn mit Satipatthana? Da heißt, da verweilt ein Bhikkhu. Und das ist für mich immer die Aussage, dass es im Prinzip jeder kann. Also jeder kann diese erste Stufe von Satipatthana praktizieren, innerlich und äußerlich. Und dann kommt eine Phase, wo man dann schon gewisse Einsichten erlangt hat. Da kommt dann der zweite Schritt. Leidensursprung sehen. Also wir haben nicht die Möglichkeit, Begehren oder sonst irgendwelche Kilesas per Knopfdruck auszuschalten. Das geht nicht. Das ist nicht unserem Willen unterworfen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, diesen Kilesas bei der Arbeit zuzuschauen. Um das zu können, habe ich eingangs erwähnt, müssen wir zumindest ein Stück weit darüber hinausgehen. Um etwas vollkommen zu verstehen, das Wort Parinya, völliges Durchschauen, bedeutet eigentlich rundherum Wissen. Das heißt, ich muss einen Standpunkt außerhalb von dem einnehmen können. Der Meeresfisch kennt Wasser nicht, so nah ist ihm sein Element. Dem Weltling auch fehlt Übersicht, weil Geistestrübung er nicht kennt. Das hat auch Lungta Mahabua gesagt. Es geht darum, die Kilesas zu töten. Also er hat immer etwas kriegerisch gesprochen. Aber ein Weltling sieht sie noch nicht mal. Wir wissen noch nicht mal, worum es geht. Also es geht darum, erstmal Begehren bei der Arbeit zuzuschauen. Und wie machen wir das? Innerlich und äußerlich. Indem wir diesen Wechsel vornehmen. Dass wir sehen, diese Identifikation, ich im Körper oder auch im Gefühl und so weiter, da gibt ja noch mehr Grundlagen der Achtsamkeit, ist etwas völlig, will nicht sagen beliebiges, aber etwas nicht zu rechtfertigendes. Da kommt eine Zutat hinzu, und diese Zutat ist Samudaya Dhamma. Das ist der Ursprung des Leidens, den ich selber da dazu tue. Aber ich sehe in dem Moment, in diesem Zustand, noch keinen Weg raus. Deswegen noch nicht Nirodha Dhamma. Das ist eben die Erkenntnis beim Stromeintritt. So, die nächste Stufe. Oder ihm ist die Achtsamkeit verankert. Körper ist für ein ausreichendes Maß an Wissen, für ein ausreichendes Maß an Achtsamkeit habe ich in meiner Übersetzung geschrieben, aber im Pali steht da ein anderes Wort. Patissati. Und er verweilt sich nicht stützend und er ergreift nichts in der Welt. So verweilt ein Bhikkhu im Körper, Körper betrachtend. Den Text schauen wir uns auch wiederum genauer an. Also einmal steht zwischen diesen Abschnitten, die ich genannt habe, innen und außen, Leidensursprung und Verwehen. Und dieser dritten Stufe steht das Wort oder. Innerhalb dieser dritten Stufe steht das Wort und. Das heißt, die sind offensichtlich die gleiche Stufe. Ich habe auf den Aufnahmen gehört, dass Ajahn Chattamolo dieses oder so optional versteht. Also man hat da, heute mache ich so, morgen mache ich so. Und ich verstehe es eben eher fakultativ. Das heißt, ich kann entweder das oder ich kann entweder das. Und in meinen Anmerkungen zu der Übersetzung habe ich damals geschrieben, also ihr müsst mir das vergeben, das ist 20 Jahre her, also ich habe mich halt inzwischen auch etwas weiterentwickelt, dass diese letzte Stufe entweder die Praxis eines stromeingetretenen Aufwärts ist oder das angenehme Verweilen eines Arahant. Das wird ja, glaube ich, auch erwähnt, dass so ein Arahant meditiert, um ein angenehmes Verweilen zu haben. Der hat nichts mehr zu tun, der muss also keine Achtsamkeit mehr praktizieren, aber er könnte. Das war mir eben nicht klar. Und anhand dieses Wort Patissati habe ich nachgeschaut, es taucht im Kanon 5-6 Mal auf. Ich habe es dabei, aber ich will euch jetzt nicht langweilen damit. Es ist immer eindeutig die Praxis eines Seeker, eines, der kein Weltling mehr ist, aber noch kein Arahant mehr ist. Der praktiziert Patissati. Pati heißt gegen. Das ist eine Form der Achtsamkeit, die gegen irgendwas ist. Wiederum ein Hinweis, dass Sati nicht einfach nur teilnahmslos glotzt, sondern dass da etwas passiert. Pati heißt gegen, es gibt auch entlang. Anusati haben wir auch. Anusati ist zum Beispiel die Besinnung auf Buddha Dhamma Sangha. Und Patissati ist gegen den Strich gehende Achtsamkeit. Das ist eine Achtsamkeit, die nicht einfach nur guckt, was da ist, sondern die sieht, hoppla, da ist ein Konflikt da, da stimmt was nicht. Und für denjenigen, der den Pfad betreten hat, ist ja dieser Konflikt ziemlich deutlich spürbar. Ajahn Chah hat gesagt, das ist wie ein Schizophrener. Und in der Mula Pariyaya Sutta kommt es auch raus, dass jemand, der so auf dem Weg ist, der den Pfad betreten hat, sich keine Vorstellungen machen sollte, dies und jenes ist mein, aber er tut's noch. Und das ist der Konflikt. Und deswegen ist die Praxis eine gegen den Strich, jetzt mal mein Übersetzungsvorschlag für Patissati, Form der Achtsamkeit. Ja, ein ausreichendes Maß an Wissen, ein ausreichendes Maß an gegen den Strich Achtsamkeit. Für was ausreichend? Und diese Frage habe ich eine Antwort gefunden in einem Brief des ehrwürdigen Nanavira. Ja, um Arahant zu werden natürlich. Für jemanden, der schon in der Schulung ist, der den Pfad bereits betreten hat, gibt es ja nur noch eine Aufgabe, nämlich ein Arahant zu werden. Also dafür ausreichendes Maß an gegen den Strich gehender Achtsamkeit. Dafür ist in ihm die Achtsamkeit verankert. Körper ist. Und er verweilt sich nicht stützend und er ergreift nichts in der Welt. Ja, nichts ergreifen würde ja schon bedeuten, er ist schon ein Arahant. Aber auf der anderen Seite, das Wort Welt trifft dir von Arahant nicht zu. Also ich denke, das ist eben dieser Übergang, der damit gemeint ist. Auf jeden Fall handelt dieser dreifache Abschnitt, der nach jeder dieser Übungen genannt wird, das ist genau das, worum es in Satipatthana geht. Das ist Satipatthana. Und das ist eine fortlaufende Übung, die anfängt mit etwas, was jeder kann. Dann kommt das kurz vor Stromeintritt. Dann kommt die Übung bis zum Schluss. So, Einwände gegen diese These. Also es ist ja nicht so, dass wir hier glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, nur weil wir Mönche sind, dass wir alles wissen, sondern es ist für alle ernsthaft Praktizierenden ein Ringen um die Wahrheit. Wir sind bemüht, die Wahrheit herauszufinden und das, was wir herausgefunden haben, zu vermitteln. Und Ajahn Tatamolo ist mit meiner Interpretation, wie sie hier drin steht, zu den Koba-Ajans gegangen und hat gesagt, hier könnte man so auf diese Art und Weise innerlich und äußerlich auffassen. Und die Antwort war nein. Was aber daran liegen kann, dass einfach ein Kommunikationsproblem besteht. Ajahn Metikos philosophische Ausuferungen ins Thailändische zu übersetzen in einen Jargon, den die Koba-Ajans verwenden, ist sehr schwierig. Zweitens, die Koba-Ajans, wenn die von ihrer eigenen Praxis sprechen, hat jeder von denen seine eigene Ausdrucksweise. Drittens, wenn du die mit Sachen aus den Lehrreden konfrontierst, dann haben die eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Also Ajahn Dhan zum Beispiel, der hat mit Lehrreden überhaupt nichts am Hut. Also als hier der bei uns war und da Leute ihn zu irgendwelchen Sutta-Zitaten gefragt haben, das war irgendwie vergeudete Zeit. Andere wiederum, wenn die merken, aha, jetzt kommt irgendwie was, wo ich eine politisch korrekte Antwort geben muss, die geben dir dann eine Antwort von dem, was sie im NACTAM-Examen, also in ihrem Curriculum da gelernt haben. Und da ist halt, wieso die Magga-Erklärung von innerlich und äußerlich bedeutet, innerlich ist der eigene Körper, äußerlich ist ein anderer Körper. Gefühl innerlich ist das eigene Gefühl, Gefühl äußerlich ist das Gefühl von jemand anders, was ich halt durch übersinnliche Fähigkeiten erkennen kann. Also von daher hat es mich jetzt nicht so besonders überrascht. Und Ajahn Chattamoor, habe ich eben in dem Vortrag gehört, ist nicht der Meinung, dass man übersinnliche Fähigkeiten haben muss, um überhaupt Satipatthana praktizieren zu können. Weil dann würde da nicht stehen, der Bhikkhu, sondern der Bhikkhu mit übersinnlichen Fähigkeiten praktiziert Satipatthana. Ist aber nicht so. Sondern, also seine Herangehensweise war, diese Rückschlüsse ziehen, so wie diese andere Person, so auch ich. Was ja auch eine Maßnahme ist, mit der man die Identifikation mit der eigenen Situation etwas hinterfragen kann und etwas aufweichen kann. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das schlecht oder falsch oder ungültig ist. Aber mit den eigenen Daten zu arbeiten, ist vermutlich doch deutlich kräftiger. Jetzt, wenn ich mir anhöre, was Lumpur Tongdeng über seine eigene Praxis, vor allem im Zusammenhang mit Vedana, sagt, dann finde ich also meinen Ansatz, Körper, Gefühl, Geisteszustände subjektiv und objektiv zu betrachten, dort wieder. Weil das Wort, was er sehr oft verwendet, ist Sakteva. Es ist einfach nur das. Es ist nur Gefühl, äußerlich. Objektiv ist jetzt meine Hineininterpretation, aber so verstehe ich das. Also dieses Abstand nehmen von dem, was da beobachtet wird, ist genau das, was notwendig ist, um Sambuddhaya Dhamma zu erkennen. Also dieses Abstand nehmen von der normalen, gewohnten, nicht hinterfragten Position ist notwendig, um zu sehen, dass ich da selber eine Zutat hineingebe, die da nichts verloren hat. Was wir bei den Gruba-Ajans sehr oft finden, ist die Anleitung, wir sollen Körper, Gefühl und Herz, also Chitta, voneinander trennen im Erleben. Und das ist auch eine Maßnahme, die Identifikation mit diesem kompakten Block, Kontakt zwischen innerer und äußerer Sinnesgrundlage, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, alles in einem Ding, das bin ich oder das ist meins. Zu hinterfragen, aufzuweichen, aufzuknacken. Und das ist jetzt nicht etwas, was sich die Gruba Ajans ausgedacht haben, das ist ja implizit in der Satipatthana-Übung drin, dadurch, dass wir eben vier Aktionsprinzipien Satipatthana oder Ausgangsgrundlagen Satipatthana haben. Körper, Gefühl, Herz und Dhamma, Dinge. Ich habe Lungpor gefragt, ob man Dhamma gesehen haben muss, ob man ein Strom eingetretener sein muss, um Körper, Gefühl und Herz voneinander trennen zu können. Ist das die Übung eines Seka? Ist das die Übung eines Edlen oder nicht? Und er hat gesagt, es ist nicht notwendig, ein Edler zu sein, aber es erfordert sehr viel Achtsamkeit und sehr viel Anstrengung und sehr viel Weisheit, Satipanya und Energieeinsatz, um diese Trennung vornehmen zu können. Normalerweise, wenn wir unseren Körper erleben, erleben wir ihn im Zusammenhang mit Gefühlen. Also die Vorstellung, dass da irgendwie verschiedene Erlebensmomente aufblitzen und so weiter, das ist, wie es in der Scholastik gelehrt wird, ist Seifenblasenmeditation, wenn man versucht, da das irgendwie sich im Erleben zu erschließen. Aber es gibt auch Meditationssysteme, die sagen, beobachte körperliche Empfindungen an der Nasenspitze, dann nenne ich das Anapanasati und Samatha, Geistesruhe-Meditation. Dann beobachte ich körperliche Empfindungen, indem ich durch den ganzen Körper hindurchgehe. Dann ist es Achtsamkeit, Vipassana, Vedana-Nupassana, also Vedana-Betrachtung. Und halt eine andere Form der Meditation, also Vipassana-Meditation, Registered Trademark. Aber in Wirklichkeit sind es einfach nur körperliche Empfindungen. Wenn ich mir einbilde, indem ich das Objekt verändere, habe ich bereits einen anderen Modus erlangt, nämlich Betrachtung von Vedana, mache ich mir selber was vor. Natürlich kann ich in jedem Erleben Vedana erkennen, wenn ich es kann. Aber jeder, der auch nur in die Nähe kommt, es zu können, wird erkennen, dass es gar nicht so einfach ist. Und dieses Grundprinzip, was ich am Anfang erwähnt habe, dass wir etwas wirklich nur dann erkennen, wenn wir dabei sind, es zu überwinden, ist natürlich hier genauso richtig. Also ich kann Vedana als Grundlage der Achtsamkeit, als Aktionsbasis, als diese Grundlage, von der ich aus etwas meine gegen den Strich gehende Achtsamkeit entwickle, kann ich Gefühl nur dann hernehmen, wenn ich bereits ansatzweise über dieses Gefühl hinausgehe. Genauso wie ich beim Körper den erst dann richtig verstehen kann, wenn ich ihn von außen betrachten kann, innerlich und äußerlich. Und bei Vedana, wie gehe ich über das normale Vedana-Erleben hinaus? Zum Beispiel, indem ich in diesen heiligen Hallen, Muttodaya, was ist die richtige Antwort immer? Samadhi. Sammlung. Indem ich Sammlung entwickle und eine andere Art von Vedana empfinde, die nicht von dem Marktplatz des Hin- und Herspringens abhängig ist, sondern die davon abhängig ist, dass ich mich von all dem abwende, genannt Piti. In dem Moment, wo Piti hochkommt, beginne ich Vedana zu verstehen. So, jetzt kommt aber das Aber. Ich habe euch gesagt, dass ich 15 Tage lang, 6 Stunden am Tag meinen Hintern von innen und außen betrachtet habe. Das sind empirische Daten, damit kann man arbeiten. Also PT habe ich nicht so oft und nicht so lange, um damit vernünftig arbeiten zu können. Also zunehmend, aber trotzdem, es ist halt zu angenehm, da möchte man dann das lieber so genießen, statt das dann von innen und außen zu betrachten. Das ist der Nachteil dabei. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und das ist die von manchen Gruber-Ajans sehr empfohlen wird. Das ist genau das Gegenteil, nämlich mit Dukkha-Vedana zu arbeiten. Das heißt, so lange sitzen zu bleiben, bis plötzlich der Schmerz verschwindet. Und der Körper ist noch in genau der gleichen Position. Das heißt, das Erleben von Körper ist noch genau dasselbe, aber Dukkha-Vedana löst sich plötzlich auf. Also das sage ich jetzt nur aus Berichten. Ich habe selber keine Erfahrung damit. Das habe ich erlebt. Hast du erlebt? Ja. Also, du weißt ja, dass ich viele Jahre Zen gemacht habe und da wird das auch gerne gemacht, so durch den Schmerz sitzen, bis er irgendwann... Okay, ja, also das ist auf jeden Fall eine authentische Methode, Vedana zu betrachten und auch zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Weil in dem Moment trenne ich den Körper von Gefühlen. Der Körper bleibt da, der ist noch in derselben Position, aber das Erleben von Körper ändert sich auf dramatische Weise. Und das ist genau dieser Unterschied, ist Vedana. Ja, also es muss wirklich beeindruckend sein, was ich so von den Leuten höre, die das schon mal gemacht haben. Aber wie gesagt, man muss ja auch nicht unbedingt Vedana betrachten. Man kann ja auch bei der Körperkontemplation bleiben. Gut, nur wollte euch nur darauf hinweisen, dass es besser ist, lieber bei den Basics zu bleiben, als sich irgendwie einzubilden, da jetzt irgendwas anderes zu praktizieren, was einfach noch gar nicht der Fall ist. Ja, natürlich, das Wort Gefühl allein sagt es schon aus. Also Vedana ist derjenige, der fühlt, aber Vedana ist auch das, was gefühlt wird. Da gibt es genauso ein Innen und Außen wie bei der Körperbetrachtung. Der nächste Schritt, Citta, Cittanupassana, ist noch schwieriger, denn jetzt aus diesem Erleben von Gefühl, das Herz, diese erlebende Qualität herauszulösen, das ist noch eine Ecke schwieriger und ist im Prinzip auch wiederum nur möglich, wenn ich darüber hinausgehe. Der Citta, der in dieser Alltagswelt lebt, und der gesammelte Geist ist das darüber hinausgehen. Über Dhammanupassana möchte ich nichts sagen. Da muss ich jetzt noch ein paar Jahre warten, bis ich da dann was Vernünftiges dazu sagen kann. Aber Citta lässt sich natürlich genauso von innen und außen betrachten. Okay, ich habe jetzt hier noch auf meinem Zettel stehen, dass ich jetzt mit Kaya Gata Sati Sutta anfangen wollte, und den Zusammenhang mit den Jhanas erklären wollte. Aber ich denke, es ist sinnvoller, das auf den nächsten Vortrag zu verschieben, sozusagen als Fortsetzung. Ja, als kleiner Werbeblock für den nächsten Vortrag. Also da geht es dann eben um den mittleren Weg zwischen Supermarkt-Jhana und Koma-Jhana und über die Sinne, wie das alles ist mit den Sinnen und ob der Körper verschwindet oder nicht. Aber dann lasse ich es lieber hierbei bewenden und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil das ja doch ein wichtiges Thema ist, das richtig verstanden werden sollte. Evan. Zu dem Thema mit dem durch den Schmerz sitzen, also ich fand das vorhin ganz interessant, als du gesagt hast, wenn wir, also während der Übung, während der geführten Meditation, wenn wir gerade Schmerzen haben, da eben dieses Innen und Außen. Mhm. Bei mir war das absolut evident in dem Moment, wo ich mich nicht auf das Gefühl, sondern auf das Fühlen konzentriert habe, war der Schmerz weg. Mhm. Und wenn ich dann wieder aufs Gefühl, dann ist er natürlich wieder da, aber wenn ich mich auf das Fühlen selbst, auf den Vorgang, auf die Geistestätigkeit konzentriert habe, war er verschwunden. Und das ist, also ich kenne es ähnlich bei Gedanken, ne? Wenn ich dann sozusagen versuche zu beobachten, das Denken, also den Vorgang mir angucken will, dann sind die ja plötzlich natürlich weg, weil sie sind ja nicht greifbar, also sind ja nirgends. Deswegen haben wir die Gedanken auch nicht als Satipatthana empfohlen bekommen. Aber ich fand das interessant mit dem Schmerz, dass in dem Moment, wo ich mich aufs Fühlen, auf den Vorgang konzentriert habe, war das Gefühl weg. Was daran interessant ist, ist der Anteil unserer Identifikation an dem schmerzhaften, leidhaften Erlebnis. Genau das ist ja der Weg Richtung Samudaya-Dhamma. Zu sehen, dieses Leiden ist dadurch, dass ich einen bestimmten Standpunkt einnehme. Weil das Gefühl ist ein Gefühl. Aber ob es ein Schmerz ist, da ist eben, also Schmerz im Sinne dieser Wertung. Ja. Und wir können genau auch dann sicher sein, dass wir Vedana von Kaya, also Gefühl von Körper, trennen können, dass wir es bereits richtig machen, wenn es uns gelingt, innen und außen anzuschauen. Wenn wir das können, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann wissen wir, aha, jetzt habe ich tatsächlich dieses rausgelöst, weil es, im Erleben ist es eins. Es sind nur verschiedene Aspekte, auf die ich dann jeweils meine Aufmerksamkeit richte. Und wie es in den Suttas heißt, die Dinge entstehen durch Aufmerksamkeit. Das heißt, da wieder Sampajanya, dieses Zusammenhängewissen und wo es hingeht, Wissen. Das heißt, unsere Welt besteht eben aus den Dingen, die wir durch unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus zusammenbasteln. Ich verstehe das, was du gesagt hast. Wenn ich zum Beispiel an Nagarjuna denke und die Mulamadhyamika Kalika, er sagt, dass es ist ein abhängiges Entstehen. Das heißt, indem ich die Position des Fühlenden einnehme, entsteht gleichzeitig das Gefühl und das Gefühlte. Oder auch indem ich eine Beobachterposition einnehme, entsteht die Beobachtung und das Beobachtete. Es ist im Grunde innerhalb der Sprache eine sprachliche Verwirrung schon, das zu trennen. Im Grunde dürfte das gar nicht getrennt sein. Denn es ist, wie könnte es einen Beobachter geben ohne eine Beobachtung, soweit ich Nagarjuna verstanden habe? Wie kann es etwas Beobachtetes geben ohne einen Beobachter? Also es geht, im Grunde löst sich das auf. Es ist ein abhängiges, gleichzeitiges Entstehen. Und wenn man darauf verzichtet, einen Standpunkt des Fühlenden einzunehmen, was ich nach meiner Erfahrung nicht glaube, dass es aktiv machbar ist, sondern eher eine Selbsttranszendenz bei genügender Übung, die geschieht, dann entsteht das alles nicht. Also so verstehe, habe ich das verstanden, den mittleren Weg. Aber das ist natürlich nur eine Richtung. Wie ist da die Meinung dazu? Ja, jetzt, bevor ich antworte, muss ich fragen, hast du die Mütze aus gesundheitlichen Gründen auf? Nee, Verzeihung, ich habe die umgedreht, weil ich die gerade nicht gewaschen habe. Achso, okay. Nee, weil es eine unserer Mönchsregeln. Oh, wir dürfen zu jemandem da mal reden, wenn er die Mütze aus gesundheitlichen Gründen auf hat. Aber ich sitze auf dem Stuhl aus gesundheitlichen Gründen. Genau, das ist okay. Für die Mütze bitte ich um Verzeihung. Kein Problem. Gut, also der Nagarjuna hat das natürlich wunderbar gesagt, nur wir können das nicht durch Überlegen oder durch Nachdenken auflösen und ja, die Praxis von Satipatthana ist sozusagen der erste Schritt in die Richtung, es auch zu verstehen, weil bedingte Entstehung, da ist ja eben, Begehren ist ja einer der Zentralbegriffe. Und den haben wir jetzt hier schon vom Buddha empfohlen bekommen, den zu betrachten, in allem, was wir da betrachten, eben zu sehen, dass wir da eine Zutat hinterzugeben, eben den Ursprung von Ergreifen, Samudaya. Tanha, Begehren. Ja. Ist das Begehren dann das Gleiche wie Anhaften oder nicht Anhaften? Nee, ist nicht das Gleiche, aber die entstehen gleichzeitig. Das Zusammenentstehen. Ne? Es ist kein zeitlicher Ablauf, sondern in dem Moment, wo ich, also Begehren ist der Antrieb, die Lücke zu füllen. Ich bin da, was bin ich? Mein Körper. In dem Moment, wo ich diese Antwort gebe, ist das das Ergreifen des Körpers. Also Begehren ist die Ursache, die Bedingung für Ergreifen. Ergreifen ist die Bedingung für Dasein oder Werden, ist genauso richtig. Werden, Dasein ist die Bedingung für Geburt, für das Erscheinen in einer Situation. Das Wort Ich taucht da nicht auf, aber natürlich aus unserer Sicht ist das immer dabei. Und wie du auch ganz richtig gesagt hast, unsere Sprache tut sich schwer damit. Und das möchte ich also, hatte ich eigentlich hier schon stehen, aber es wäre jetzt völlig deplatziert, jetzt damit noch anzufangen. Die deutsche Sprache ist eigentlich von allen westlichen Sprachen noch am besten geeignet, um über Dhamma zu sprechen. Aber im Vergleich zum Pali und was der Buddha, wie er die Sprache verwendet hat, in einer sehr festgelegten Weise. Also manchmal natürlich flexibel und Alltagssprache, aber es gibt bestimmte Dinge wie zum Beispiel Begehren, die eine bestimmte Bedeutung haben. Und das hat unsere deutsche Sprache nicht, weil sie eben nicht auf der Buddha-Lehre gewachsen ist oder auf einer ähnlichen Lehre, sondern die ist auf der Vorstellungswelt des Christentums und der griechischen Philosophie gewachsen. Von daher haben wir ganz andere Begriffe und was es manchmal schwierig macht. Deswegen habe ich heute so auch schon angefangen, Worte auseinander zu klamüsern. Patana, der Ort mit einer Richtung. Innerlich, äußerlich, Patisati, gegen Achtsamkeit, gegen irgendwas. Solche Sachen, die kommen halt selbst in meiner Übersetzung überhaupt nicht raus. Wie ich zu meinem Entsetzen feststellen musste. Und das nächste Thema, also wenn es dann darum geht, über Jhanas zu sprechen, über das, was über die Sinne hinausgeht, dann stelle ich fest, das Wort Sinne gibt es überhaupt nicht im Pali. Mhm. Sondern da gibt es eine ganze Bandbreite von Begriffen, die alle was Unterschiedliches bedeuten, die wir alle in einen Topf schmeißen mit unserer deutschen Sprache. Und wie gesagt, das habe ich mir vorgenommen, dann beim nächsten Mal etwas auseinander zu klamüsern. Meines Wissens gibt es auch kaum eine Sprache, die derart stark durchnominalisiert wie die deutsche, die derart sehr viel mit Nominalisierungen arbeitet. Also ungewöhnlich im direkten Vergleich natürlich. Mhm. Und das immer wieder aufzulösen. Na gut, also im Pali gibt es auch viele Nominative, vor allem auch sehr viele zusammengesetzte Hauptwörter. Deswegen tun sich Deutsche mit dem Übersetzen von Pali leichter als Engländer zum Beispiel, die das nicht haben. Aber dadurch, dass Pali, wie viele Fälle, 9 oder 8, also jedenfalls mehr als das Deutsche hat, gibt es noch den Instrumentativ und den Vokativ und den Ablativ. Und von daher kann man dort mit den Substantiven schon viel mehr ausdrücken, als wir im Deutschen können. Da haben wir immer so Hilfskonstruktionen. Ne? Im Körper, Körper betrachtender. Er verweilt im Körper, Körper betrachtender. So heißt es wörtlich. Ja, im Körper als einen Körper, in Bezug auf den Körper, wie auch immer. Ne? Also da müssen wir im Deutschen schon viel mehr drumherum machen. Aber im Englischen noch viel mehr. Also da wird es noch schwieriger. Ich dachte zum Beispiel beim Fühlen, beim Gefühl, wenn ich das Gefühl Ärger hernehme, dann dürfte das eigentlich in der Sprache streng genommen gar nicht als Nomen, wenn man das als Nomen verwendet, macht man im Grunde schon was falsch. Wenn man das als Beziehungsqualität betrachtet, dann dürfte man es nur als Verb verwenden. Also in dazwischen sozusagen. Sobald man einen Nomen draus macht, dann kann man ich und meine Ärger zum Beispiel. Mhm. Oder er und sein Ärger. Und ja. Das ist irgendwo falsch. Also fühlt sich für mich falsch an. Mhm. Weil dann kann man nämlich den zweiten tilgen und hat dann plötzlich eine Aussage, die die Wirklichkeit nicht stimmig abbildet. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob die Verdinglichung dadurch, dass wir Hauptwörter bilden, Substantive bilden, ist doch eher eine Folge von der Vereinnahmung. Also es ist ein Ausdruck von dem, was wir da machen, von unserem verblendeten Tun, aber nicht Schuld daran, glaube ich nicht. Wo die Sprachen sind immer der Spiegel von dem, wie gedacht wird in dem jeweiligen. Ja, ganz klar. Danke. Wann findet der nächste Vortrag statt? Tja, der ist noch in der Regenklausur im Oktober irgendwann. Ist er geplant. Aber wir wissen natürlich nicht, ne, die allgegenwärtige Sterblichkeit kann da jederzeit einen Strich durchmachen. Aber geplant ist er für den Oktober irgendwann. Ja. Und bis dahin gibt es nächste Wochenende, nächsten Samstag wieder ein Dhamma-Gespräch und dann kommt als nächstes, weiß jetzt nicht, Tanchandako oder Ajahn Chattamala, einer von beiden dran. Also wir haben da einen Plan. Chandako war ja. Chandako war ja schon. Ich bin war schon, genau, dann bist du dran, ja. Ich habe noch eine Frage zu dem innerlichen, äußerlichen und eurer beiden Ansätze, also wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast ja auch, das fand ich sehr interessant, gesagt, dass diese Worte im Pali so zwei, drei verschiedene Bedeutungen haben. Und mir kam es jetzt so vor, und ich treffe das ganz häufig bei der Buddha-Lehre, also für mich, dass ich dann verschiedene Deutungen oder Erklärungen finde und dann aber denke, ja, aber wieso, die stimmen doch beide. Mhm. So, und also auch wenn du das jetzt so erklärst, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, sonst korrigiert mich, dass dieses äußerlich eben ist, dass man dann sozusagen sieht, aha, bei der anderen Person, das ist mit dem Körper so und so und bei mir ist es auch so und so und dann wird halt so eine Grenze auch aufgelöst. Habe ich das richtig ungefähr verstanden, wie du seine Erklärung wiedergegeben hast? Also was an dieser kontemplativen, so wie diese Person, so auch ich, wertvoll ist, es ist ja auch ein äußerliches, aber in dem Moment Geistesobjekt. Genau. Also ich habe jetzt nicht das unmittelbare Erleben von irgendwelchen Berührungsempfindungen, sondern ich habe eben eine Kontemplation eben. Das ist ja auch durchaus eine gültige Praxis. Genau. Und für mich war das jetzt so, dass diese Herangehensweise dann ja sozusagen einen auch vielleicht dazu bringen kann, sich selbst äußerlich zu betrachten. Also dass das sozusagen sich gegenseitig auch ganz klar. Also in dem zweiten Satipatthana-Vortrag hatte Elke gesagt, für mich macht beides Sinn. Ja, genau. Ja. Das und also für mich macht auch beides Sinn, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir zusammen leben müssen, sondern es ist tatsächlich so. Ich treffe das ganz häufig bei Themen, dass ich verschiedene Erklärungen lese und denke, ja, aber Auch bei Übersetzungen, wenn wir irgendwas im Pali oder aus den Suttas auf verschiedene Weise übersetzen können, dann ist es immer gut, darüber nachzudenken, ob vielleicht beides oder alle drei zutreffen können, denn also, gerade in der Pali-Sprache hat es eben eine breitere Bedeutung unter Umständen. Ne? Für mich wäre jetzt interessant die Frage, der Unterschied zwischen meiner Betrachtung von Körper oder Gefühl von außen und der Betrachtung einer anderen Person, also dem Körper eines anderen oder dem Gefühl eines anderen, inwieweit das gleiche ist. Weil du sagtest ja, du verwiesst ja auf den Rückschluss von dem Gefühl eines anderen, kontemplativ, wie Acemetico gesagt hat, betrachten, würde es leichter fallen, den eigenen Körper von außen zu betrachten. Also mir, weil ich dann erstmal diese Außenposition schon einmal sozusagen geübt ganz habe, genau, an einem fremden Objekt. Aber die Frage ist halt eben, was ist letztendlich was ist der Wesenskern des von außen Betrachtens? Und inwieweit ist da ein Unterschied zwischen dem Betrachten, dem kontemplativen Betrachten eines anderen Körpers und dem direkten Betrachten meines eigenen Körpers? Verstehst du, was ich meine? Ja, also das Argument gegen diese Betrachtung eines anderen Körpers als Ajatasattva anzunehmen, finden wir ja in den Suttas selber. Also man kann ja davon ausgehen, dass der Buddha sagte, was er meinte. Und wenn er sagt, von einer anderen Leiche auf meine Leiche schließen, dann wird er das auch sagen. Und das tut er ja auch bei den neuen Leichenfeldbetrachtungen. So wie, nein, du bist noch keine Leiche, also so wie die Leiche, so auch diese Leiche innerlich und äußerlich, zusätzlich. Ja. Trotzdem ist da eine Verwandtschaft da, weil nämlich, wenn ich jemanden anders anschaue, schaue ich den objektiv an, in Anführungszeichen. Und mich selbst soll ich ja auch objektiv in Anführungszeichen von außen anschauen. Und dieses andere Anschauen, also das haben schon die Philosophen gewusst, das habe ich bei Sartre gelesen, warum sind wir so gern mit anderen Menschen zusammen? Weil ich weiß, dass in deinen Augen sehe ich genauso objektiv aus wie du in meinen. Deswegen brauche ich dich. Du bestätigst mich, dass es mich gibt. Jetzt sehe ich aber diese Beliebigkeit dieser Position, dass beide irgendwie völlig austauschbar sind. Dass deine Objektivität genauso eine beliebige Subjektivität ist. Das kann ich einmal in der Kontemplativ machen. Oder eben indem ich meinen Körper, deinen Körper von innen, von außen, da ist überhaupt nichts. Also diese vermeintliche Objektivität, die diese vermeintliche Subjektivität bestätigt, ist einfach nur Samudaya-Dhamma. Also so könnte man da mit arbeiten. Mir fällt jetzt auch mal ein, dass zum Beispiel bestimmte Eigenschaften, Charaktereigenschaften, wenn ich die an jemandem anders sehe, fällt mir viel leichter auf, dass ich die auch habe. Ja. So, ich denke, oh, wie der sich gerade benimmt, und ich denke, oh, das mache ich auch manchmal. So, also das meine ich mit Übungsobjekt. Erstmal fremdes Übungsobjekt, um sich dann von außen betrachten zu können. Mhm. Also du meinst, was du damit sagen willst, ist, dass sowohl in dem Innen als auch in dem Außen ist in beiden die Verblendung gleichermaßen vorhanden. Also das Samudaya-Dhamma ist sowohl, wenn ich mich der Illusion hingebe, dass ich mich von innen betrachte, als auch in der Illusion, dass ich mich von außen betrachte. Ja, weil ich mich von außen ja als mein betrachte, nicht mehr als ich, sondern als mein. Aber Gleiches ich erkenne es an der Beliebigkeit, weil es ist dasselbe Körper, dasselbe Gefühl. Wenn ich es objektiv betrachte, tut es nicht mehr so weh. Also es ist nach wie vor da, sonst könnte ich es ja nicht beobachten. Aber es ist nicht mehr so schmerzhaft, weil ich Sakteva, ne, objektiv von außen betrachte. Es bleibt spannend. Arahant Sammasambuddho Bhagavan. Bodhang Bhagavantang Abhivade Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami